zurück. Helle leuchtet er die Nacht, in der dich erblickt. Schon bist du in seinen Bann gezogen, plötzlich streitest dich im hohen Bogen. Und der Zweck war totale Verwirrung, wo klare Winde getoben. Sind die Kinder des Mondes und wir leben nicht. Ja, du bist unser Vater, der ohne Worte spricht. Wir sind die Kinder des Mondes und wir sind stolz darauf. Ja, du unser Vater, gibst du uns jemals auf. Denn du bist unser Vater.